Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For your word. Für dein Wort. And for the beautiful wedding yesterday. Und für diese wunderbare Hochzeit gestern. Bless this time, I pray. Segne diese Zeit. In das Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we're in Ephesians 1 and Matthew 13. Epheser 1 und Matthäus 13. And I want to read Ephesians 1 before we start preaching, or else I'll never get there. Also wir fangen an mit Epheser 1, sonst kommen wir dort nicht mehr hin. Verse 7. Vers 7. This most wonderful verse. Das ist der wunderbarste Vers. In him, in ihm, we have redemption. Haben wir die Erlösung. Through his blood. Durch sein Blut. And redemption means, Erlösung bedeutet, that I have been set free, ich wurde freigesetzt, by the paying of a ransom. Dadurch, dass ein Lösegeld bezahlt wurde. It's a loaded word. Dieses Wort ist sehr spannungsgeladen. It doesn't mean I've been set free. Ich bin nicht einfach nur freigesetzt. It means I've been set free because someone paid a ransom. Ich wurde befreit, weil jemand Lösegeld bezahlt hat. Okay. And in him we have been set free. In ihm wurden wir freigesetzt. Through the paying of a ransom. Durch das Zahlen eines Lösegeldes. Through his blood. Durch sein Blut. His blood was the price paid. War der Preis, der bezahlt worden ist. The forgiveness of our trespasses. Der Vergebung unserer Sünden. According to the riches of his grace. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Which he lavished on us in all wisdom and insight. Die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. All right, Matthew 13. Matthäus 13. Verse 44. Vers 44. I used this verse yesterday for the wedding. Ich habe diesen Vers verwendet für die Hochzeit gestern. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker. Which a man found and hid again. Den ein Mensch fand und verbarg. Obviously the treasure was too big to remove. Der Schatz konnte nicht weggenommen werden, er war zu schwer. And number two, and more importantly, zweitens, und das ist wichtiger. The treasure didn't belong to him. Der Schatz hat ihm nicht gehört. It belonged to the person who owned the field. Sondern dem Grundstückseigentümer. And this is a great illustration. Das ist eine große Illustration. For people who want to get married. Für Leute, die heiraten wollen. Don't steal someone else's treasure. Stehle nicht den Schatz von jemand anderem. Okay, the man found the treasure. Der Mann fand den Schatz. And from joy over it he goes and sells all that he has and he buys that field. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Teenagers tonight. Teenager heute. Don't dress like you want someone to partake of your treasure. Zieh dich nicht so an, dass jemand anderer an deinem Schatz teilhaben will. You are inviting people to steal your treasure. Weil du ladest Leute dazu ein, du forderst sie regelrecht auf, von deinem Schatz dir zu and rauben. It doesn't belong to them. Und der gehört ihnen nicht. If that guy wants your body, then let him buy the field. Wenn dieser Mann jetzt deinen Körper will, lass ihn den Acker kaufen. Amen. Amen. Do we have an amen from the church? Habe ich einen Amen von der Gemeinde? If someone wants the body of wenn our young teenagers, Leib eines unserer jungen Mädchen will. Then let them buy the field. Dann lass sie das, den Acker kaufen. Let them sell all that they have. Lass sie alles verkaufen, was sie haben. And let them with joy enter into holy matrimony. Mit Freude in die heilige Ehe hineingehen. The thing that was so beautiful about this wedding yesterday. Was so wunderbar bei der gestrigen Hochzeit war. And why God's fingerprint was all over it. Und warum Gottes Fingerabdruck ganz darüber lag. And the presence of God was so present. Und die Gegenwart Gottes war so spürbar. You tell me when the last time, ihr sagt mir, wann das letzte Mal, two people got married in Austria, zwei Leute in Österreich geheiratet haben, who were virgins, die noch jungfräulich waren, who did not kiss each other before the altar, und einander noch nie geküsst haben vorher. Anybody? Irgendjemand? You tell me, erzählt mir, that God wasn't happy yesterday. Dass Gott nicht glücklich war gestern. You can't tell me that God wasn't looking down and all the angels saying, "Look at this." Ihr könnt mir nicht davon abreden, dass oder mir es aussagt, dass Gott vom Himmel runtersah und sagte zu seinen Engeln, schaut euch das an. That doesn't take away from other marriages. Das macht andere Ehen nicht schmälig. They're all special. Die sind alle besonders. And everyone can be a virgin at the altar. Und jeder kann eine Jungfrau am Altar. And if I've made mistakes, und wenn ich Fehler machte, there's forgiveness. Da ist Vergebung. Then step in it right now. Dann geh in das hinein jetzt. You enter in. Geh hinein. Through repentance, through obedience. Durch Umkehr, durch Gehorsam. And you go to that altar as a virgin in your heart. Und geh in diesem Altar im Herzen als Jungfrau. You put your treasure back in that chest and you lock it. Gib den Schatz zurück in diese Truhe und versiege es. And you say, excuse me. Und du sagst, tut mir leid. This oder is mine. Das gehört mir. This goes back. Das geht zurück. In the treasure chest. Das geht zurück in die Truhe, in das Verlies. And you can have it at the altar. Und am Altar kannst du es haben. Amen. Amen. Amen. Okay. Awesome. It's beautiful. Wunderschön. Beautiful. Traumhaft. Traumhaft. Now, this also applies to the Lord Jesus Christ. Das wendet sich auf den Herrn Jesus an. We were not the ones who found the Lord. Wir waren nicht die, die den Herrn gefunden haben. The Lord was not the treasure hidden in the field. Der Herr war nicht der Schatz im Feld versteckt. We were not the ones who sold everything and bought Jesus. Und wir waren nicht die, die alles verkauft haben, um Jesus zu kaufen. This is speaking of the Lord Jesus coming into the field of the world. Das spricht über den Herrn Jesus, der in das Feld der Welt kommt. And finding a treasure. Und findet einen Schatz. He didn't create the treasure, he found it. Er hat den Schatz nicht einfach geschaffen, er hat ihn gefunden. And this is what he finds in the heart of a human being. Und das findet er im Herzen des Menschen. The free will that he created in Genesis 1:26. Den freien Willen, den er geschaffen hat in 1. Mose 1:26. One of the greatest gifts he's ever given man. Einer der größten Gaben, die Gott dem Menschen the gegeben free hat. Will. Den freien Willen. And his eyes in 2 Chronicles 16:9. Und seine Augen in 2. Chronik 16:9. They go across to and fro across the earth. Die lesen die ganze Erde ab, überall und suchen. And he is searching for someone, und suchen nach jemandem, who he can be strong on their behalf. Für deren Seite, für deren Fall er sich stark und hilfreich erweisen kann. Psalm 33:18. The eyes of the Lord, die Augen des Herrn, are upon those who fear him. Sind auf denen, die ihn fürchten. Old Testament also. Altes Testament steht das auch. Before the whole subject of regeneration even came into the picture. Bevor das Thema der geistigen Wiedergeburt überhaupt erwähnt wurde das erste Mal. The Lord, der Herr, bought the field. Hat das Feld gekauft. Revelation chapter 5. Offenbarung 5. John is before the throne. Johannes ist vor dem Thron. And there's a book, there's a scroll that's sealed. Und da ist eine Schriftrolle versiegelt. And it was in the Father's hand. In der Hand des Vaters. And the question was asked, who can remove the seals? Und die Frage war, wer kann das Siegel wegnehmen? This scroll was the title deed to the earth. Dieses Siegel, das ist das Besitzrecht zur Erde. To mankind. Zur Menschheit. Who can open this scroll? Wer kann dieses Siegel öffnen? And no one at that moment was found. Keiner wurde gefunden. And John said, and I began to weep greatly. Und Johannes fing zum Weinen an. Because he understood what the meaning of the scroll was. Weil er verstand, er wusste, was diese Schriftrolle bedeutete. And as he was greatly weeping, und wie er wirklich heftig weinte, the angel said, don't weep. Sagte der Engel, weine nicht. For the lion of the tribe of Judah, weil der Löwe aus dem Stamm Judas, the root of David, die Wurzel Davids, has overcome, hat überwunden, and is worthy to open the scroll, und ist würdig, diese Schriftrolle zu öffnen. Wow. Turn to Revelation 5 with me for a moment. Geht zur Offenbarung 5. Wow. Redemption. Erlösung. We have been purchased. Wir wurden gekauft. We have been released. Wir wurden befreit. From the slave market of sin. Aus dem Sklavenmarkt der Sünde. Because the Lord Jesus gave himself a ransom. Weil der Herr Jesus sich selbst das Lösegeld gab. Matthew chapter 20. Matthäus 20. Who is the greatest among you? Wer ist der Größte unter euch? But he who is the servant. Der Diener ist. For the Son of Man did not come to be served. Weil der Menschensohn kam nicht, um der bedient zu werden. But to give his life a ransom for many. Sondern sein Leben als zum Lösegeld zu geben für viele. And that many does not mean that it was only for certain people. Und viele ist nicht einschränkenderweise geschrieben, dass es nur eine Gruppe von Leuten ist. Some people would say, well, if he died for everyone, he would have said, I gave myself a ransom for all. Wenn er für alle gestorben wäre, hätte er auch gesagt, dass er sich als Lösegeld für alle gibt. That wasn't the effect he wanted to have in the statement. Nein, so wollte er nicht ausgelegt werden. Because if my mother says, Robert, go to the store. Wenn meine Mutter sagt, Robert, geh ins Geschäft. And buy me eggs. Kauf mir Eier. A lot. Viele. I can come back and say, Mom. Kann ich zurückkommen und sagen, I bought all the eggs. Ich habe alle Eier, die sie gehabt haben, gekauft. What is that? Two, three? How many did you buy? Wie viel hast du denn jetzt gekauft? There was a reason why the Lord used the word many. Da ist ein Grund, warum der Herr viele gesagt hat. And it wasn't because he didn't die for all. Und es hat nicht deswegen, weil er nicht für alle starb. Because we know in 2 Timothy 2, weil wir wissen in 2. Timotheus 2, he gave himself a ransom for all. Dass er sich sehr wohl als Lösegeld für alle gab. But he wanted us to know. Aber er wollte, dass wir wissen. That there were many. Dass da viele sind. There were many. Da sind viele. Okay, Revelation chapter 5. Offenbarung 5. Now, look at this. It's so wonderful. Es ist so schön. Verse 9. Vers 9. And they sang a new song, saying, und sie sangen ein neues Lied. Worthy are you, würdig bist du, to take the book, zu nehmen das Buch, and break its seals, und aufzutun seine Siegel. For you were slain. Denn du bist geschlachtet. And purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. Und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. This is redemption. Das ist Erlösung. 1 Corinthians 6:19. Glorify God in your body. Verherrliche Gott mit deinem Leib. For you were purchased with a price. Weil ihr wurdet mit einem Preis gekauft. Teenagers, please, I beg Teenager, ich flehe euch an. Don't sell yourself. Verkauf dich nicht. Let someone find you. Wenn dich jemand findet. Let someone find lass jemanden dich entdecken oder finden. Be a treasure hidden in a field. Sei ein Schatz versteckt in einem Feld. Surprise your husband. Überrasche deinen Ehemann. Let him love your heart. Lass ihn dein Herz lieben. Don't sell yourself. Verkaufe dich nicht. Don't show your legs. Zeig deine Beine nicht. Don't show your breasts. Zeig deine Brüste nicht. Hide your treasure. Verstecke deinen Schatz. And let someone find you. Und lass jemanden dich entdecken. If you broadcast your treasure, wenn du deinen Schatz veröffentlichst an someone's alle, gonna come, wird jemand kommen and partake of your treasure, und wird an deinem Schatz teilhaben, with no intention to buy your field. Ohne der Absicht, das ganze Feld zu kaufen. Jesus Christ bought the field. Jesus Christus hat das Feld gekauft. With his blood. Mit seinem Blut. With his blood. 1 John 2:2. 1. Johannes 2:2. For the sins of the whole world. Für die Sünden der ganzen Welt. He bought the whole field. Hat er das ganze Feld gekauft. He didn't buy the treasure. Er hat nicht den Schatz gekauft. He didn't go to the farmer and say, look, I'm interested in a particular square meter on your field. Er ist nicht zum Bauern gegangen und gesagt, ich interessiere mich nur eigentlich für einen Quadratmeter. Square meter? Yeah, just one square meter. That's all I want ja, to buy. Ja, einen Quadratmeter, das the rest of it you can have. Den Rest kannst du haben. The square meter is on behalten. The northeast side and it's just one square meter. Diesen einen auf der Nordostecke, diesen einen Quadratmeter. No, he bought the whole thing. Nein, er wollte alles. And it's amazing how people lose sight of the treasure. Es ist erstaunlich, wie Leute den Schatz aus den Augen verlieren. This treasure is the fear of the Lord. Dieser Schatz ist die Furcht des Herrn. And Solomon said, who can find an excellent woman? Wer kann eine exzellente Frau finden? Her worth is far greater than rubies, diamonds. Sie ist wertvoller als Rubine und Diamanten. And this woman is a woman who fears the Lord. Und das ist eine Frau, die den Herrn fürchtet. And she does her husband good. Und sie tut ihrem Ehemann Gutes. What a treasure. Was für einen Schatz. And there's much more in that box than just the fear of the Lord. Und da ist viel mehr noch in der Schachtel als die Furcht des Herrn. You know what the word in the Greek is? Das Wort im Griechischen heißt Thesaurus. Thesaurus. Thesaurus, yeah. Thank you. Thank you, Gerald. He just got the revelation. Gerald. The Greek word is thesaurus. And Gerald's like, Thesaurus. Thesaurus. You can go and buy a thesaurus. Du kannst einen Thesaurus kaufen. It's a treasure house of words. Eine Schatzkammer von Worten. And that's what we are, a treasure house. Und das sind wir. Wir sind ein Schatzhaus. And the biggest diamond in that treasure chest is the fear of the Lord. Und der größte Diamant in der ist die Furcht des Herrn. Awesome. Beautiful. Wunderschön. Okay, watch this. From every tribe. Von jedem Stamm. Now in the book of Ruth we have a beautiful story. Im Buche der Ruth haben wir eine wunderbare Geschichte. We have this man Elimelech. Wir haben den Mann Elimelech. It was 1,000 years before Christ. Das war so 1,000 Jahre vor Christus. And there was a famine in the land. Und da war eine Hungersnot. So he took his wife. So nahm er seine Frau. And his two sons. Seine zwei Söhne. And he went away to the land of Moab. Und ging ins Land Moab. He left God's people. Er hat Gottes Leute zurückgelassen. Instead of trusting God, he figured he would find his own way. Anstatt Gott zu vertrauen, hat er versucht, auf eigene Faust das zu lösen. His two sons marry Moabite girls. Seine zwei Söhne heiraten Moabiterinnen. About 10 years later, the sons die. 10 Jahre später sterben die Söhne. Well, the husband also. Und der Mann husband auch. Died, the sons died, everybody die Söhne died. Sterben, alle except, sterben. Except Naomi, the mother, the wife. Außer die Naomi, die Frau. And she had her two daughter-in-laws. Und ihre zwei Schwiegertöchter. And one was named, one was Oprah, and one was Ruth. Die eine war Ruth, die andere Oprah. And she said to them. Und sie sagte ihnen. I have nothing for you anymore. Ich kann euch nichts anbieten. My goodness, I've lost everything. Ich habe alles verloren. I'm going back to my people. Ich gehe zurück zu meinen Leuten. And you go back to your people. Und du gehst zu deinen Leuten zurück. And they both said, "No, no, we want to be with you." Und sie sagen, nein, wir bleiben bei dir. Nein. And she said, "I have no sons to give you." Und sie sagt, ich kann euch keine Söhne geben. Even if I get remarried and have children. Ja, selbst wenn ich nochmal heirate und nochmal dann Kinder. You don't want to wait 21 years, do you? Ihr wollt doch nicht 21 Jahre warten. Or back then, maybe 14. I don't know. Vielleicht damals war das nur 14. Ich weiß es nicht. Look, go back to your people. Geh zu deinem Just Volk go. Zurück. Geh. So Oprah went. Die Oprah ging. But Ruth clung to Naomi. Doch die Ruth hielt sich an der Naomi And fest. They came back to the land of Israel. Und sie gingen zurück nach Israel. You see, Elimelech was from Bethlehem. Elimelech ist von Bethlehem. And they went back to Bethlehem. Und genau dort gingen sie zurück. Wow, you just get goosebumps right down your back. Da kriegst du Gänsehaut. From Bethlehem. Bethlehem. Wow. Now watch this. Pass auf. She comes back. Sie kommt zurück. She has nothing, right? Sie hat nichts. She's got Elimelech's old field. Sie hat das alte Feld von Elimelech. His old field, and she needs to sell it. Und sie muss es verkaufen. But there's laws in Israel. Doch es gibt Gesetze in Israel. And one law is this, that you need to find a kinsman redeemer. Du brauchst einen aus der Verwandtschaft. Der das erlöst. Someone who can buy your field, keep it in the family. So dass es innerhalb der Verwandtschaft wen gibt, der das Feld kauft, dass es nicht aus der Familie wandert. To keep you alive. Dass du am Leben bleibst. So you come under their covering. Dass du unter deren Schutz kannst. So there was this one person. Und da ist eine Person. There was two. Eigentlich zwei. The second one's name was Boaz. Der zweite hieß Boaz. A wonderful God-fearing man. Ein wunderbarer gottesfürchtiger Mensch. And Boaz met Ruth. Und Boaz traf die Ruth. And you have to read this. Das musst du lesen. So, es ist so, you have to turn to Ruth. Ist so schön. It's just before 1 Samuel. Es ist ganz ziemlich am Anfang vor dem 1. Samuel. This will just bless you to no end. Das segnet dich unendlich weit. Naomi sends Ruth. Die Naomi schickt die Ruth to the fields of Boaz. Zum Acker des Boas. Actually, it was Ruth's idea. Das war eigentlich der Idee von she der Ruth was no selber. Lazy person. Weil sie eigentlich fleißig war. She wanted to work. Sie wollte arbeiten. And she was gleaning in the fields. Und sie hat im Feld einfach hat sie da gepflückt. And Boaz and his workers, they noticed her. Und Boaz und seine Arbeiter, sie fiel denen auf. Who is this? Wer ist das? Girl. Dieses Mädchen. She's amazing. Sie ist erstaunlich. Yes, she came. She's a Moabitess. She came with Naomi. That's her mother-in-law. Sie ist eine Moabiterin, die mit Naomi, ihrer Schwiegermutter, her zurückkam. And they observed her. Und sie beobachteten And look in chapter 2. Kapitel 2. Ruth finds favor in the eyes of Boaz. Die Ruth findet Gunst in den Augen And des Boaz. In verse 10, she says, Then she fell on her face, bowing to the ground, and said to him, Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zu ihm und sagte zu ihm, Why have I found grace or favor in your sight? Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen? Now remember, the eyes of the Lord go to and fro across the earth. Erinnere dich, die Augen des Herrn gehen auf und ab auf der Erde. The eyes of the Lord are on those who fear him. Die Augen des Herrn sind über die, die ihn fürchten. Boaz has showed her favor. Boaz hat ihr jetzt seine Gunst gezeigt. He told the workers, look, let her glean, because the law was anyone could glean in the field. Das Gesetz gegeben war dahingehend, jeder kann ernten in dem Feld. And a wonderful thing was the workers were only allowed to go through once. Die Arbeiter durften nur einmal durch. And the poor people were allowed to pick everything else up. So dass die Arbeiter alles, was von diesem ersten Durchgang überblieb, nehmen konnten. But with her, Aber they mit ihr, let her glean anywhere. Sie haben sie überall ernten lassen. So she says, why have I found favor in your sight? Und sie sagt, warum habe ich, womit habe ich Gnade gefunden in deinen Augen? That you should take notice of me. Dass du mir freundlich bist. Since I am a foreigner. Die ich doch eine Fremde bin. Is this sovereign grace? Ist das souveräne Gnade? I don't mean to make fun of sovereign grace. Ich will souveräne Gnade sovereign grace. Mich nicht lustig machen darüber. Ich glaube an souveräne Gnade. But I believe Aber that God is sovereign enough, dass Gott ist souverän genug ist, to be the one who dictates the conditions for salvation. Der die Bedingungen für die Errettung diktiert. When sovereignty says, Und wenn die Souveränität sagt, whosoever will may come, wer auch immer will, mag kommen. Who am I to redefine what sovereign grace is? Wer bin ich, dass ich jetzt diese souveräne Gnade neu definiere? For the sins of the whole world. Für die Sünden der ganzen Welt. Now watch this. Boaz replied to her. Boaz antwortete ihr. All that you have done for your mother-in-law After the death of your husband has been fully reported to me. Man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod. And how you have left your father and your mother and the land of your birth and came to the people that you did not previously know. Dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu deinem Volk gezogen bist, was du vorher nicht kanntest. God looks at the heart. Gott schaut auf das Herz. 1 Samuel 16:7. 1. Samuel 16:7. God looks at the heart. Gott schaut auf das Herz. Did she earn the right? Hat sie das Recht sich verdient? No. Nein. But God looks at the heart. Doch Gott schaut aufs Herz. Now look at last chapter 4. Kapitel 4. This is so wonderful. Because Boaz There's another person who can redeem the situation. Weil es gibt auch eine andere Person, die diese Situation, also diese erlösen kann. And look in chapter 4. Kapitel 4. Boaz went up to the gate and sat down there. Boaz ging hinauf ins Tor und setzte sich da selbst. And behold, the close relative of whom Boaz spoke was passing by, so he said. Und siehe, als der nahe Verwandte, über den Boaz erwähnte, vorüberging, von dem er geredet hatte, sprach Boaz. Turn aside, friend, sit down. Komm, mein Lieber, und setze dich hierher. Verse 2. Zwei. And he took 10 men of the elders of the city. Und Boaz nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt. Verse 3. Vers 3. Then he said to the closest relative. Da sprach er zu dem Löser. Naomi has come back from the land of Moab, has to sell the piece of land or the field. Naomi, die aus dem Lande der Moabiter zurückgekommen ist, bietet feil den Anteil an dem Feld, der unserem Bruder Elimelech gehörte. Which belonged to our brother Elimelech. Verse 4. So I thought to inform you. Darum gedachte ich's vor deine Ohren zu bringen. Saying, buy it before those who are sitting here. Und zu sagen, willst du es lösen, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten. If you will redeem it, redeem it. Wenn du es kaufen willst, kauf es aber von den Bürgern, von den Ältesten meines Volkes. At the end of the verse, he says, I will redeem it. Am Ende sagt er, ich will es lösen. Then Boaz said, Boaz sprach, on the day that you buy the field, an dem Tage, da du from the hand of Naomi, von Naomi das Feld kaufst, you must also acquire Ruth. Musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, this nehmen. Is an awesome picture, das ist ein erstaunliches Bild of the justice of God, von Gottes Gerechtigkeit, that had first rights on humanity, wo die Humanität immer an erster Stelle stand. Right? The law. Das Gesetz. And Romans 8:3 says, Römer 8:3 sagt, what the law could not do, was das Gesetz nicht tun konnte, and that was purchase us. Und das war uns kaufen. The law is good, Romans 7. Das Gesetz ist gut in Römer 7. It is holy, es ist heilig, good, gut, and righteous, und gerecht. But we in verse 14, doch wir in Vers 14 are sold under sin, sind unter der Sünde verkauft. So watch what happens. The verse 6, the closest relative said, I cannot redeem it for myself. Und der nächste Verwandte sagte, ich vermag es nicht zu lösen. Because I will jeopardize my own inheritance. Sonst würde ich meinen Erbteil schädigen. Right? Redeem it for yourself. Löse es dir zu gut. You may have my right of redemption, I cannot redeem it. Was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. And just end with verse 9. Wir mit Vers 9 schließen wir an. Then Boaz said to the elders and all the people, you are witnesses today that I have bought from the hand of Naomi. Und Boaz sprach zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles gekauft habe. Yes, all that belonged to Elimelech in verse 10. Was Elimelech gehört hat. And I have purchased Ruth, the Moabitess. Und dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zum Weibe genommen. Right. One Bible says acquired. Eine Bibel sagt akquiriert. But it's also the word purchased. Aber auch gekauft. I have purchased Ruth. Ich habe Ruth gekauft. And look at this, verse 13. This will blow you away. Und das wird dich wirklich ganz stark beeindrucken. So Boaz took Ruth. So nahm Boaz die Ruth. And she became his wife. Dass sie seine Frau wurde. And he went into her. Und als er zu ihr einging. And the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. Gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward, und sie gebar einen Sohn. Then the women said to Naomi, "Blessed is the Lord who has not left you without a redeemer today." Da sprachen die Frauen zu Naomi, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. His name may become famous in Israel. Dessen Name werde gerühmt in Israel. Do you know who her son was? Wisst ihr, wer ihr Sohn war? Obed. Obed. Do you know who Obed's son was? Und wisst ihr, wer der Sohn von Jesse. Obed war? Jesse. Do you know who Jesse's son was? Und der Sohn von Jesse war? It was David. David. And do you know who the son of David was? Und wer was? War der Sohn Davids? The Lord Jesus Christ himself. Der Herr Jesus Christus höchstpersönlich. Who came from Bethlehem. Der aus Bethlehem kam. What a story. Was für eine Geschichte. Of personal faith. Von persönlichen Glauben. Personal faith. Persönlichen Glauben. And this is against the backdrop of idolatry and unbelief. Das ist im Hintergrund von Götzendienst, Unglaube. Incredible, the time of the judges. Die Zeit der Richter. And here's a person. Doch hier ist eine Person. Whose heart to simple faith. Deren Herz im einfachen Glauben. Your God will be my God. Dein Gott wird mein Gott sein. Your people will be my people. Deine Leute werden meine Leute and sein. And isn't it amazing when a teenager? Ist es nicht schön, wenn ein Teenager makes the same confession? So auch so ein Bekenntnis auf den Lippen hat. Your God will be my God. Dein Gott wird mein Gott sein. Your people, my people. Deine Leute, meine I Leute. I will follow the Lord. Ich werde dem Herrn folgen. And I will trust him. Und werde ihm vertrauen. We are purchased. Wir sind gekauft. And it's not through the law. Und nicht durch das Gesetz. We are the gift of God. Wir sind die Gabe Gottes. And I am convinced. Und ich bin überzeugt. That the awesomeness of this treasure. Dass diese Außerordentlichkeit dieses Schatzes. This treasure is God's treasure. Dieser Schatz ist Gottes Schatz. And this treasure is a thankful people. Und dieser Schatz sind dankbare Leute. And we will be in heaven. Und wir werden im Himmel sein. Before him. Vor ihm. And I'll just close with this. Und damit möchte ich schließen. And we will know. Und wir werden wissen. that we were once lost. Dass wir einmal verloren waren. We were once lost. Dass wir einmal völlig verloren waren. Ephesians chapter 2. Epheser 2. We were all lost. Wir waren alle verloren. And when we see people und wenn wir Leute being sehen, separated from God forever, für immer von Gott getrennt, and we stare at them, und schauen ihnen ins Auge, and we see them depart into the lake of fire, sehen sie, wie sie weg, sich entfernen Richtung den Feuersee, and we know, und wir wissen, that could have been me, das hätten wir auch sein können, that should have been me, das hätten wir sein sollen. But even sadder, aber das Traurigere daran ist, that should have been no one. No, niemand hätte dort sein sollen. Not a person, hingehen. Not nicht eine Person there. Sollte dort hingehen müssen. Simple faith, einfacher Glaube in, the promise of God. In die Verheißung Gottes. And I say that tonight to say this, und ich sage es nur aus diesem Grund. There are more promises than just salvation. Es gibt viel mehr Verheißungen als nur die Errettung. There are so many promises of blessing. Da gibt es so viele Verheißungen von Segen. Don't think that because you know that you're saved. Denk nicht nur, weil du weißt, dass du errettet bist. It's over. Jetzt ist alles vorbei. Oh no, we Nein. Move from faith to faith. Wir gehen von Glauben zu Glauben. We live by every word that comes out of the mouth Wir leben of God. Nach jedem Wort, das aus dem Mund Gottes herauskommt. I am totally convinced. Ich bin völlig überzeugt. We're going to study this in Discovery 4. Wir werden es in Discovery 4 dann studieren. Wenn man das nehmen wir dann durch am Donnerstagabend. How much the believer forfeits. Wie viel der Gläubige sich verpatzt. How much he forfeits in his life. Wie viel er sich in seinem eigenen Leben vereitelt. Because Christ doesn't live through him by faith. Weil Christus nicht durch ihn im Glauben lebt. He's been saved by faith. Er ist gerettet im Glauben. He moves from faith to faith. Und er geht weiter von Glaube zu Glaube. To indifference. Zur Gleichgültigkeit. To a little bit of faith. Zu bissel Glauben. And then indifference. Und wieder Gleichgültigkeit. A little faith here. Bissel Glaube da. Indifference here. Gleichgültigkeit hier. Confusion here. Verwirrung da. Someone says that way. He says, oh, faith. Jemand gibt dem Erwatschen, er geht jetzt in die andere Richtung. To indifference. Wieder zur Gleichgültigkeit. It's like, whoa, whoa, whoa, this way. Look, that way. Da, schau, da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Da geht's lang. Faith. Da geht's hin. Glaube. Indifference. Gleichgültigkeit. Like, what's wrong with you? Was ist, faith was ist, der, faith. Was ist Keep das Problem? Going. Geh weiter. Receive the promises of God Nimm in James die Verheißungen 1. An, Jakobus 1. In meekness, receive in the word engrafted. Nimm das Wort, eingepflanzt in Sanftheit. And we will grow. Und wir werden wachsen. And we will grow. Und weiter wachsen. And when the word of God increases, und wenn das Wort Gottes sich verbreitet, in Acts chapter 6, in Apostelgeschichte 6, disciples werden sich die Nachfolger vermehren. Well, let's close tonight. Schließen wir heute. But let's close with this. Schließen wir darin. You are the temple of the Holy Spirit. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Glorify God in your body. Verherrliche Gott mit deinem Leib. You've been purchased with a price. Ihr seid mit einem Preis losgekauft worden. We'll go into this next week again. Wir setzen fort nächste Woche. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir. That we are purchased. Dass wir gekauft wurden. It's not through our works. Nicht durch unsere Werke. But we've been released through the blood of Jesus. Sondern durchs Blut Jesu frei befreit worden. Maybe there's someone here tonight. Vielleicht ist jemand hier heute Abend. You want to put your faith in Jesus Christ. Du möchtest deinen Glauben in Jesus Christus setzen. You want to be that treasure. Du möchtest dieser Schatz sein. You want to fear God. Du möchtest Gott fürchten. You call out to him. Du rufst nach ihm aus. Make a decision tonight. Mach eine Entscheidung. Whosoever calls upon the name of the Lord will be saved. Wer auch immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. The Bible says. Das sagt die Bibel. Pray with me. Bete mit mir. God in heaven. Gott im Himmel. Save me. Rette mich. I have no assurance. Ich habe keine Zuversicht. No peace. Keinen Frieden. Of what will happen beyond death. Keine Gewissheit, was nach dem Tod passiert. Forgive my sin. Vergib mir die Sünde. I want to be with you. Ich will mit dir sein. Wash me. Wasche mich. Save me. Rette mich. Set me free. Setz mich frei. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut von Jesus Christus. That was shed on that cross. Das auf diesem Kreuz vergossen wurde, to pay the price. Den Preis zu bezahlen. Please. Bitte. I ask you in faith. Im Glauben bitte ich dich. Is there one person here tonight? Ist da eine Person heute Abend? Raise your hand. Is there one? Dann heb deine Hand. I want to be a Christian tonight. Ich möchte heute ein Christ werden oder Christin. I want my sins taken away. Ich möchte, dass meine Sünden weggenommen werden. Is there one? Ist hier einer oder eine? Lift your hand up. No one's looking. Dann heb die Hand. Keiner schaut. No one's looking. Keiner schaut. Thank you. Danke. That one hand. Danke für diese eine Thank Hand. You for that second hand. Danke für eine zweite Hand. Anyone else? Sonst noch wer? A teenager. Vielleicht ein Teenager. A child. Ein Kind. Thank you for that hand. Danke für diese Hand. Is there yet another one? Ist da noch jemand? A grandmother. Eine Großmutter. A grandfather. Ein Großvater. Father in heaven, we pray Vater tonight. Im Himmel, wir beten heute we Abend. Thank you tonight. Wir danken dir. We pray for this week. Wir beten für diese Woche. That you would empower us to walk this walk. Dass du uns ermächtigst, diesen Gang, diesen Wandel zu machen. As by faith we look to you for our strength. Im Glauben schauen wir nach dir aus für unsere Stärke. Looking away from ourselves. Und schauen von uns weg. I pray tonight that you'd bless our businessmen. Ich bete heute Abend, dass du unsere Geschäftsleute segnest. In all that they do. In all ihren Handlungen. With honesty and integrity. Mit Ehrlichkeit und Integrität. And blessings from above. Und Segen von oben. Wisdom. Weisheit. I pray for our families. Ich bete für unsere Familien. That they would be united. Dass sie vereint sein mögen. Through forgiveness. Durch Vergebung. And Father, we pray for our children. Wir beten für unsere Kinder. Protect them this week. Beschütze sie diese Woche. And especially for our visitors tonight. Und auch unsere Besucher. Bless them in every way we ask. Segne sie. In Jesus' name. Möglicherweise. In Jesu Namen. Amen. Amen.